Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zum Jahresrückblick mit die Elite des Laberzin. Wir sind im vierten Quartal des Jahres 2024 angelangt. Und damit ist es ein großes Privileg und eine große Ehre meinerseits, diese Folge zu beginnen und meinen grandiosen Co-Host anzukündigen. Hier ist der Aushilfs-Jedi. Willkommen. Die Stimme eben gerade war der wunderbare Zeilenende, das Zeilenende, die Zeilenende, seine Drei-Artikeligkeit Zeilenende. Willkommen, Glück auf. Hallo. Lieber Aushilfs-Jedi, welches Datum hast du uns denn mitgebracht? Ich habe den 24. Oktober 2024 mitgebracht. Damit ist es an mir, diese Folge mit meinem Ereignis zu beginnen, nicht ohne vorher anzumerken, dass auch im Oktober die FDP die Ampelregierung absichtsvoll und planmäßig sabotiert hat. Am 16. Oktober versucht Italien es mit Asylverfahren in Drittstaaten. Blöd nur, dass es Gerichte gibt, die dafür sorgen, dass diese Migranten wieder zurückkehren müssen. Dass eine faschistische Regierung die Zerstörung der Demokratie durch Missachtung rechtsstaatlicher Standard betreibt, das kann allerdings niemanden überraschen an dieser Nachricht. Nee, das damit war ja zu rechnen, oder? Das ist auch, ja. Also man muss das, also ich finde, also da, ich muss mal, also es kommt ja nicht häufig vor, dass ich exekutive Organe wie die Polizei lobe. Ich muss an dieser Stelle aber zumindest mal loben, dass die italienische Polizei mit dem Abschieben gewartet hat, bis da noch gar kein Gerichtsverfahren angestrengt wurde und sich nicht einem Gerichtsverfahren widersetzt hat. Ne? Wir erinnern uns an die deutsche Polizei, die einfach Leute ausliefert, während da Verfahren laufen. In Italien musste erst ein Verfahren angestrengt werden, um festzustellen, dass das Unrecht war. Naja gut, man hat ja auch da eben versucht, in Albanien ein Zwischenlager zu machen. Die Engländer hatten ihr Ruanda-Modell, die Italiener ihr Albanien-Modell, wenn man dazu übrigens dazu sagen muss, Albanien hat natürlich damit einen richtig fiesen Zonk gezogen, weil stell dir mal vor, Albanien möchte in die EU. Mhm. Ist dann allerdings das EU-Ausland, das unsere Flüchtlinge speichern soll. Mhm. Dann kannst du Albanien ja nicht aufnehmen, weil da sind ja die Flüchtlinge, die wir nicht drin haben wollen. Das ist richtig. Das wäre dann also so ein bisschen ungeschickt. Richtig. Deshalb wäre ja die bessere Lösung, die alle in die Schweiz zu stecken. Die wollen eh nicht in die EU. Und ich meine, die Schweiz hat ja sowieso eine gewisse Erfahrung damit, Leute aufzunehmen, die in Deutschland unerwünscht sind. Ja, du, da kannst du dann beim Bergwandern in der Schweiz hinter jedem Hügel ein neues Flüchtlingsheim. Ja, oder in den Hügeln einfach die Flüchtlingsheime. Himmel, ich muss was googeln. Dann darfst du an dieser Stelle googeln, während ich noch ein bisschen darüber nachsinniere, dass das für Deutschland ja keine gute Lösung ist, weil die Albaner sind ja in Deutschland ja auch irgendwie so ein mafiöses Problem. Und wenn wir die da einfach dahin wieder abschieben, dann können wir sie auch, also ne, für die Dings, dann können wir sie auch einfach direkt zurück abschieben. Und das würde die deutsche Gesetzgebung massiv überfordern, wie das funktionieren sollte, die aus so einem Sammelbecken irgendwie ins gleiche Land wieder zurück abzuschieben, wenn das irgendwie negativ war. Ich stelle mir gerade die Frage, wenn du jetzt sagst in die Schweiz, in die Berge hinein, heißen die Flüchtlingsheime dann auch Nogorod, Belegost und Kasakdum? Wer weiß, also, warum? Um zumindest noch so ein bisschen Popkultur mit reinzubringen und da quasi so dieses, naja, ihr wohnt im Zwergenreich von Herr der Ringe. Bei Herr der Ringe leben sie ja auch unter den Bergen. Und da haben sie ja auch Sonne reingekriegt und unter der Erde ernten können. Das ist ja alles gar kein Thema. Mhm. Ja, doch. Also, finde ich gut. Ist akzeptiert als Vorschlag. stimmen wir im April 2025, würde ich sagen, Volksabstimmung in der Schweiz. Okay. Weißt du, was um die Ecke von Ruanda liegt? Mosambik? Ja, ja. Und auch Uganda. Aber ja, Mosambik ist ein schönes Ding. Weißt du, was um die Ecke von Mosambik liegt? Ich mit der Pest an Bord. So. Da ist Kenia. Kenia. Moment, ich dachte, Kenia lag früher mal in Sachsen, oder? Da gab es eine Kenia-Koalition, genau. Und die ist nach Kenia abgeschoben worden. Also, du weißt, das grüne Spitzenduo diskutiert ja gelegentlich auch manchmal. Mhm. Und gelegentlich sagt Anna zu ihrem Konterpart, Nairobi, das stimmt so nicht. Wenn sie in der Schweiz sind. Nairobi, Kenia. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen veröffentlicht seinen jährlichen Emissionsgap-Report. Er stellt darin fest, und jetzt Achtung, jetzt kommen wieder Zahlen, dass das Ziel der Begrenzung der weltweiten Erderwärmung auf 1,5 Grad zwar immer noch erreichbar sei, aber nur mit einer sofort beginnenden massiven weltweiten Anstrengung unter Führung der G20-Staaten zur Reduzierung der Treibhausgase. Werde das derzeitige Verhalten jedoch fortgesetzt, werde es zu einer zu einem katastrophalen Temperaturanstieg um bis zu 3,1 Grad Celsius kommen. Die gegenwärtigen Reduzierungszusagen bis 2030 seien nicht eingehalten worden und selbst wenn, würde dadurch der Temperaturanstieg lediglich auf 2,6 bis 2,8 Grad Celsius begrenzt. Das haben die im Oktober rausgefunden, da ist doch schon wieder kalt. Mhm. Aber eben nicht in Nairobi, Kenia, denn da ist gerade im Frühling losgegangen, dann logischerweise. Mhm. Das heißt, da war das Frühlingserwachen im Oktober 2024, du musst ja umrechnen, das ist ja quasi der Mai, der April-Mai-Zyklus hier. Mhm. Da haben die dann festgestellt, dass es einfach viel zu warm wird. Das Blöde ist, es ist in Nairobi, da guckt ja eigentlich kein Mensch hin. Du kennst diesen berühmten Ausspruch, nobody cares about Africa. Aus diesem wunderbaren Film. Möglich. Ja. Ja. Interessant, dass man das Umweltprogramm der Vereinten Nationen nach Nairobi, also nach Kenia steckt. Da bist langjährig Klaus Töpfer dort zugegen. Mhm. Naja, klar, Klaus Töpfer ist da, wo die Temperaturen hoch sind, weil das Getöpferte muss ja auch gebrannt werden. Ja, aber kannst du mit den Zahlen was anfangen? Also was bedeuten 3,1 Grad Celsius, was bedeuten 2,6, 2,8 Grad Celsius für die Kipppunkte, was bedeutet das allgemein? Also ich bin ausgestiegen bei Müste, da habe ich mir nämlich ja gedacht, ja okay, also wenn die Politik was unternimmt, damit das mit dem 1,5 Grad bis 2030 funktioniert, dann wahrscheinlich höchstens, dass sie sagen, dass Jahre ab sofort nur noch 10 Monate haben. Also Oktober 2024 Ende, wir machen jetzt 2025. Aber ich glaube, das ist die einzige Lösung, wie Politik da noch operiert. Das heißt jedenfalls, dass es scheiße wird. Naja, für mich die spannende Frage ist halt auch, genau solche Nachrichten kriegst du halt auch im Radio präsentiert oder im Fernsehen präsentiert. Mhm. Und du steigst bei diesen Zahlen aus und denkst so, was heißt das? Was bedeutet das konkret? Können wir bitte aufhören, überall alles mit Zahlen so zuzupflastern, ohne dass die Menschen es verstehen? Und können wir vielleicht möglicherweise einfach auch immer, wenn sowas ist, ein konkretes Beispiel nennen? Sagen, was das wirklich im Endeffekt bedeutet. Keine Ahnung, sei es wirklich irgendein komischer Index, sei es irgendeine Temperatur, die global ist, sei es eine Temperatur, die an der Wasseroberfläche ist. Was heißt denn Wasseroberflächentemperatur? Genau solche Zahlen sind es, wo du dran sitzt und denkst, ja, toll, ich find's gut, dass ihr es berichtet, aber erklärt's mir, ordnet's mir ein. Dafür ist Journalismus eigentlich da. Und wenn ich jetzt aber so überlege, ich habe diese Nachrichten durchgeschaut und habe mir all das, im Zweifel kannst du das im dritten oder vierten oder fünften Absatz irgendwo dann natürlich bei der Zeitung vielleicht bringen, aber ganz häufig bekommst du es halt auch nicht. Aber wäre das für dich anschaulicher, wenn der Journalist gesagt hätte, wie viel 3,1 Grad in Saarländern ist? Ich hätte mich gefreut, wenn solche Informationen zumindest mal relativ direkt in Artikeln mir gesagt hätten, ab wo fangen ernsthaft Probleme an mit Kipppunkten? Mhm. Also wir wissen heutzutage natürlich nicht wann welcher Kipppunkt konkret losgeht, aber es gibt so eine Spanne, ab welcher Kipppunkt besteht. Also wir wissen, dass irgendwie ab 2,5 Grad halt wirklich die Kacke echt am Dampfen ist. Also da hast du... Und das nicht nur in der Adria. Ein Risiko, dass dieser Strom... Genau, da hast du die Kacke am Dampfen global. Und du hast möglicherweise diesen Golfstrom versiegen Kipppunkt. Du hast den Moment, wo der Regenwald nicht mehr als Regenwald funktioniert. Mhm. Also nicht mehr den Tagesrhythmus drin hat, sondern in einen anderen Rhythmus übergeht. Und all das sind so Sachen, wo du halt sagen kannst, okay, könnten wir bitte darüber sprechen? Kann man das bei Nachrichten immer bitte so einordnen? Ja, wir haben nur 15 Minuten Tagesschau. Ja, wir haben nur 30 Minuten. Aber dann lässt du irgendwie, keine Ahnung, Jens Spahn 4 Minuten in einem Interview irgendwas erzählen, wo du denkst, die 4 Minuten hätte man auch nutzen können, um möglicherweise einfach nur ein gutes Beispiel noch zu nennen für irgendwelche Themen. Und das passiert halt meistens zu wenig. Man hätte auch ganz revolutionär einfach Florian Silbereisen ausfallen lassen können. Dann hätte man 2 Stunden Zeit, um das alles zu erklären. Sogar mit einem Experiment. Man hätte Armin Maywald einladen können, der hätte da sowas gemacht. Du meinst bei der globalen Erderwärmung einen Brennpunkt? Nee, einfach Sendung mit der Maus zur Primetime. Ich glaube, das würde sehr viele Probleme lösen. Es gibt doch so ein Sendung mit der Maus-Ding zur Prime. Nein, das ist allerdings ein Quizspiel, wo Eckhard von Hirschhausen und andere Konsorten irgendwie Sachen erraten müssen. Genau, Quizspiel, Prominente, Eckhard von Hirschhausen. Das sind die 3 Kipppunkte, an denen jede Information kippt. Wahrscheinlich mit Jan-Josef Liefers, der uns erklärt, dass Corona die Kultur kaputt macht. Oder Thomas Gottschalk. Ja, nee, der darf ja nichts mehr sagen. Ja, genau, deshalb, ja, Quizshow, da darf er nichts mehr sagen. Ja. Guti. Schön. Ich glaube, damit ist der Oktober auch abgewickelt. Wie gesagt, die Kacke ist am Dampfen. Ja, mal schauen, wo sie im November dampft. Richtig. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.